soll immer von oben kommen, kommt aber nicht von oben. So viel wir auch den Meister loben, Frieden hienieden soll stets um unsere Seelen kreisen, kreist aber nicht um unsere Seelen, so oft es uns die Herren auch empfehlen, und zwar, dass wir vor unserer eigenen Tür den berühmten Besen schwingen, dann wird schon der Friede in uns dringen. So zu uns leis, wie jeder weiß, wird dann der bekannte Engel durch die Stube fliegen und in uns den inneren Schweinehund besiegen. Ja, Frieden hienieden soll tief in unserem Innern wohnen, wohnt aber nicht in unserem Innern. So oft uns die Apostel auch erinnern, und zwar, dass wir, weil der Mensch kein Tier ist, mal in der kleinsten Zelle, beispielsweise der Familienhölle, uns die Hände reichen, dann wird schon der Satan aus dem Schornstein schleichen und zu uns leis, wie jeder weiß, wird dann eine unsichtbare Orgel plötzlich spielen und jeder wird den Frieden deutlich in der Magengrube fühlen. Ja, Frieden hienieden soll ganz von alleine kommen, kommt aber niemals von alleine, denn er hat so kurze Beine. Also müssen wir uns Beine machen und den Herren, die sich ins Fäustchen lachen, in den orthodoxen Hintern treten, wenn sie gerade für den Frieden beten, denn sie haben da so ein System, das ist ihnen äußerst angenehm, dass man ab und zu die Menschheit dezimiert, damit man von dem Rest dann wieder profitiert, und dann darf wieder Frieden hienieden unser Herz zu Freudentränen rühren, und das Volk darf seine Krüppel pflegen, bis die Herren sich's wieder anders überlegen. Darum hütet euch vor diesem Frieden, hütet euch vor diesen Hunden, die sich Mörder mieten, dass die Dutschkes und die Kings verbluten, die den Frieden nur für sich und ihresgleichen, dass die Armen ärmer und die Reichen reicher werden, nur für sich erfunden. Doch Frieden hienieden soll endlich unser Frieden werden, soll endlich mal von unten kommen. Mag das auch den hohen Herrn nicht frommen, denn wir sind aus Fleisch und Blut und nicht aus Lehm. Ja, aus Fleisch und Blut und nicht aus Lehm. Aus Fleisch und Blut und nicht aus Lehm. Doch verändert das System.